Was heißt, du weißt das nicht? Ich weiß es nicht. Reden wir über Verrat. Also, wer war's? Wer hat damals die Bullen gerufen? Aquí comienza Niemandsland. Die Straßen gähnen müde und verschlafen. Wie ein Museum ist stumm, ruht die Fabrik. Ein Schuhbo träumt von einem Paragraphen und irgendwo macht irgendwer Musik. Masha Kaleko im Niemandsland. Eine Sendung bei Contrabanda in Barcelona. 91,4 FM. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland. Von 10 bis 12 Uhr senden wir wie immer auf 91,4 bei Contrabanda. Wir machen eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und scheren uns den Teufel um Kommerz. Kein Kommerz hier in Contrabanda. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die Woche stand ganz im Zeichen der Spitzelaffäre der NSA. Eine Spionageaffäre, die es so noch nicht gegeben hat in der Geschichte der Menschheit, dass eine Macht den Planeten systematisch abhört, belauscht, bespitzelt, fotografiert, filmt, analysiert, einstuft, klassifiziert. So etwas, meine Damen und Herren, hat es noch nie gegeben. Unsere Herrschaften haben das bis jetzt verharmlost. Hier die Regierungen in Europa haben gesagt, nun ja, warten wir erstmal ab. Dieser Snowden ist ja auch ein Landesverräter. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Nun sind sie aber selber bespitzelt worden von ihren angeblichen amerikanischen Freunden. Sie selber sind vulgäre Spitzelmasse geworden, genau wie die Bürger und die Leute überall. Und das behagt ihnen nun weniger. Nun fangen sie an, sich doch aufzuregen und ja, sich zu beschweren beim großen Bruder. Big Brother is watching you. Wir sagen von hier, vom Niemandsland, stop watching us. Hört auf, uns zu bespitzeln. Und wenn ihr es tut, dann bringt wenigstens einen richterlichen Bespitzelungsbefehl und keinen geheimen, sondern einen öffentlichen, damit wir gegen diese Maßnahmen vorgehen können. Im Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ein kleines Stimmungsbild für den Monat November. Im traurigen Monat November war's. Aus Deutschland ein Wintermärchen, Kaput 1 von Heinrich Heine. Rezitation: Herr Fritz Stavenhagen. Zu finden die Gedichte dieses wundervollen Dichters Heinrich Heine und kongenial gelesen von Herrn Fritz Stavenhagen unter www.deutschelyrik.de. Da findet man alles, was das Lyrikherz begehrt. Großes Ereignis, aber ein trauriges. Junior Dead. Am 27. Oktober 2013, vor 5 Tagen, ist Lou Reed verstorben, im Alter von 71 Jahren. Der Mitbegründer von Velvet Underground wurde mit Walk on the Wild Side und Perfect Day zur Rocklegende. Wir erinnern uns gerne an das exklusive Konzert, das er 2011 mit Metallica gespielt hat. Das war übrigens übertragen worden von 1Live, von WDR 1Live. Hören wir in dieses Konzert, in dieses wundervolle Konzert einmal rein und dann überlegen wir uns einmal, was wir da eigentlich hatten mit diesem guten Lou Reed und was wir verloren haben an diesem Poet Modit, an diesem verfluchten Poeten, an diesem wunderbaren Rockpoeten Lou Reed. Über die Todesursache ist noch nicht allzu viel bekannt geworden. Es heißt, er sei an den Folgen einer Lebertransplantation gestorben. Zur Erinnerung an den großen Rockmusiker, diesen Underground-Lyriker, überlegen wir uns einmal, welche Alben er uns beschert hat. The Velvet Underground von 1969 ist natürlich das erste Velvet Underground-Album und das ist das mit der Banane und Nico. Aber beim dritten Album waren Andy Warhol und John Cale nicht mehr dabei. Oder wie Reed wohl gesagt hätte, sie redeten ihm nicht mehr rein. So klingen The Velvet Underground auf Songs wie Pale Blue Eyes und I'm Set Free oder Jesus ausgeglichen und sanftmütig wie selten. Und What Goes On oder Beginning to See the Light verbreiten Festtagsstimmung, auf den Punkt gebracht in der Zeile There are problems in these times, but oh, none of them are mine. Es gibt eine Menge Probleme in dieser Zeit, aber keins davon ist meins. 1972, Transformer, ist wohl der kommerzielle Höhepunkt von Lou Reeds Karriere, dank David Bowies tätiger Mithilfe. Walk on the Wild Side mag abgenudelt sein, Satellite of Love ein bisschen kitschig. Perfect Day immer mal wieder missverstanden. So steht zu vermuten, dass der Präsident des päpstlichen Kulturrates, Kardinal Gianfranco Ravasi, den Drogensubtext des Songs nicht im Blick hatte, als er zu Reeds Ehren Zeilen daraus twitterte. You hit me with a flower, singt Lou Reed im Eröffnungsstück des Albums. Darum geht es hier, um das Feld zwischen Schönheit und Schrecken. Berlin von 1973. Auf diesem Album wird nicht mehr mit Blumen geschlagen. Berlin ist das Konzeptalbum über ein dysfunktionales Paar und gilt als eine der deprimierendsten Platten der Rockgeschichte. Wer von den nach ihrer Mutter schreienden Kindern in The Kids keinen Kloß im Hals bekommt, der ist aus Stein. Aber genau weil Reed so scheinbar unbeeindruckt die Geschichte vorträgt, entwickelt sie ihre volle emotionale Wucht. Dass Berlin bei der Kritik in den 70ern durchfiel, hat Lou Reed der Journalistenzunft nie verziehen. 1982 erschien The Blue Mask. Das gute alte Coverfoto von Mick Rock für Transformer wieder aufgegriffen. Der Sound so nah an dem von Velvet Underground wie nie zuvor in der Solo-Karriere. The Blue Mask ist eine Art versöhnliche Geste. Die lächelnde Klarheit des Alterswerks sah Dietrich Dietrichsen für Sounds darin. Lou Reed, der Klassiker des Großstadtrock im Goethejahr. Dieses Foto sieht man jetzt überall hier, auch in Barcelona, in den Straßen. Es ist dieses Lou Reed-Gesicht, dieses Konterfei, schwarz, schattiert auf blauem Hintergrund. Und das sieht wirklich sehr gut aus. New York, 1989. Plötzlich war aus dem Mann, der über die ganzen Freaks von New York schreiben konnte, weil er in ihrer Mitte lebte, ein distanzierter, linksliberaler Beobachter geworden. Der lokalpolitische Missstände anprangerte. Jawohl, Lou Reed hatte sich gewandelt. Doch das machte er auf New York mit der gleichen souveränen Elder Statesman-Haftigkeit, mit der er sich im Jahr darauf mit Václav Havel traf, um über den Einfluss von Velvet Underground auf die Charta 77-Bewegung in der Tschechoslowakei zu plaudern. The greatest disappointment. Age withered him and changed him into Junior Dad. Psychic savagery. Psychic savagery. Dann gab es 1986 das Album Mistrial. Recht fehlgeleiteter Versuch, sagt die Kritik, sich an den Zeitgeist der mittleren 80er heranzuschmeißen. Billige Drummaschinenrhythmen, überflüssige Saxophonsoli und dann noch die unglaubliche Onkelhaftigkeit des Songs Video Violence. Im Fernsehen nur Mord und Vergewaltigung und Madonna im Videokanal oder was von Walt Disney. Das Album wurde also ausgebuht von der Kritik, ganz ordentlich. Noch ein paar Scheiben des Großmeisters des lyrischen Underground Rocks, Lou Reed. 72 das Album Lou Reed. Wartete er noch auf seine U-Bahn? Das Album Lou Reed enttäuschte 1972 maßlos, weil die letzte Velvet-Platte Loaded dagegen frisch, entspannt und geradezu witzig klang. Sein erstes Soloalbum krampfte sich mit uninspirierten Sidemen, unter anderem von Yes, durch sperrige Songs. Lediglich Berlin und Ocean ließen kommende Größe ahnen. 1980 noch ein Album erschienen von Meister Lou Reed, Growing Up in Public. Bald nach diesem Album beendete Lou Reed seine Zusammenarbeit mit Mike Fonfara, dem Keyboarder, der hier auch Co-Produzent war. Er wollte nicht mehr bloß Sänger sein, sagte Lou. Wahrscheinlich wollte er auch seine Schöpfungen von Light Reggae Arrangements befreien, die nicht mal ein Song namens The Power of Positive Drinking verdient hatte. Das letzte Album von Lou Reed, das ich kurz vorstellen möchte, ist Lulu, Lulu von 2011. Wenn der Verriss die Königsdisziplin der Kunstkritik ist, so rief Lulu Welttitelkämpfe in dieser Disziplin aus. Das schreibt zumindest der Spiegel. Reed und Metallica tun sich zusammen, um einen Songzyklus auf der Basis von Frank Wedekinds Dramen aufzuführen. Verriss-Weltmeister wurde Chuck Klostermann, der sagte: If the Red Hot Chili Peppers acoustically covered the 12 worst Primus songs for Starbucks, it would still be better than this. Na gut, ich übersetze mal. Falls der Red Hot Chili Pepper, die Gruppe, akustisch versucht hätte, die 12 schlechtesten Primus songs für das Starbucks Café zu vertonen, dann wäre das immer noch besser gewesen. Okay, böse Worte, aber wir halten ihn hoch. Den Großmeister Lou Reed. Farewell, Mr. Lou Reed. Ich möchte hier an dieser Stelle noch mein Lieblingslied von Lou Reed spielen, Femme Fatale. Lou Reed mit der wunderbaren Stimme von Nico. Das Lied ist übrigens von 1967. Mein Gott, wie oft haben wir dieses Lied uns angehört damals auf Vinyl. Lou Reed, Femme Fatale. Jo. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Kontrabanda auf 91,4 FM. Guten Morgen, Werner, wie geht's denn so? Guten Morgen, gut. Alles okay? Halloween überstanden, du auch? Ja, ich hab's überstanden, rein optisch. Ich hab's ja nur gesehen bei uns in der Schule. Englischlehrer, die organisieren natürlich für die Kinder jede Menge Halloween-Geschichten. Da hängen dann die Kürbisköpfe, Fledermäuse, Skelette und alle möglichen schrecklichen Sachen. Spinnen, hässliche. Ja. Ja, die Woche ist hinter uns, schon wieder eine Woche, und ganz im Zeichen stand natürlich die sogenannte Abhörspitzel-Affäre. Dieser Skandal reißt einfach nicht ab, und Gott sei Dank, könnte man sagen, weil ja jetzt Folgendes geschehen ist: Als die NSA nur uns bespitzelt hat, das niedere Volk, da war das ja egal, da haben sie nichts gesagt, ja, wir müssen erstmal abwarten, es gibt noch gar keine richtigen Beweise. Jetzt hat Snowden ihnen die Beweise praktisch um die Ohren gehauen. Er hat ihnen praktisch gesagt, hier, guckt, eure Handys, euer ganzer Kram, Merkel, deine privatesten und intimsten Geheimnisse sind alle bei der NSA gelandet. Und jetzt sind sie natürlich auch wirklich aufgeschreckt, ne? Weil da gibt's ja doch vielleicht einiges, was die stören könnte, wenn das veröffentlicht wird. Vielleicht kleine schmutzige Dinge, die sie da am Telefon erzählen oder auf ihren, ja, auf ihren Twitter-Sachen. Nein, die sind ja öffentlich, aber ihre ganzen Geheimnisse sind bekannt. Privateste Geheimnisse sind, ja, praktisch bei der NSA gelagert. Das ist natürlich ein Hammer, oder? Schon natürlich unangenehmes Gefühl, ja? Ja, für, ne? Uns vielleicht weniger als für die da oben. Von uns wissen sie ja schon alles. Ich meine, uns bespitzen sie ja Tag und Nacht. Aber jetzt das Merkel und das Westerwelle. Die Merkel und den Westerwelle natürlich. Stell dir vor, da gibt es ein Telefongespräch zwischen der Merkel und ihrem Mann, wo sie ihn zusammenscheißt, weil er wieder nicht genug Klopapier eingekauft hat. Ne? Ja. Und das wird veröffentlicht. Und Obama weiß das jetzt. Oder es gibt ein Telefongespräch zwischen Westerwelle und seinem Boyfriend oder mit seinem Mann, der hat ja, glaube ich, geheiratet, über harten Analsex. Und das kommt dann wirklich zum Scheich von Saudi-Arabien, bevor er da eine diplomatische Reise unternimmt. Und das ist natürlich dann sehr ungünstig. Von dem Scheich gibt's dann vielleicht auch irgendwelche Päderasten-Videos, die man gedreht hat. Und so können sie die Leute alle gegenseitig erpressen und in Schach halten. Wenn du nicht abstimmst für unsere Sache, für unser Freihandelsabkommen oder für die Bombardierung von Syrien, dann veröffentlichen wir deine kleinen Schmuddelgeschichten. Über einen, natürlich nicht über uns, über irgendeinen Journalisten aus Singapur. Jetzt haben sie ja den Kerry da vorgeschickt, diesen Staatssekretär, ne, der also dann das Sprachrohr ist der Regierung gegenüber Dritten oder nach außen, Presse gegenüber und so. Und der hat jetzt also gesagt, ja, also möglicherweise ist man wohl in einigen Fällen zu weit gegangen. Ja. Vielleicht aber auch, die sagen immer vielleicht, es kann sein, vielleicht. Ja. Und interessant ist aber, das war vorgestern, wo er das verlautbart hat und gleichzeitig, praktisch zur gleichen Zeit, gibt's also im Senat in den USA gibt's ein Komitee, das zuständig für die Geheimdienste, und die haben mit 11-4 Stimmen beschlossen, ungefähr zur gleichen Zeit, wo Kerry da schwätzt, dass also in Zukunft die Datenausspähung verstärkt werden soll und ausgedehnt werden soll, also sowohl im Inland, in den USA, wie auch im Ausland. Ne? Da, also wahrscheinlich war das das, wo sie auch vor einer Woche oder so schon gesagt haben, ne? Wir werden in Zukunft nur noch ausspähen, was wir brauchen, nicht mehr das, was wir ausspähen können vom Technischen her. Ne? Und was sie angeblich auch nicht mehr ausspähen wollen in Zukunft, da sind sie in sich gegangen, weder den Internationalen Währungsfonds wie auch die Weltbank. Das kann man auch verstehen. Da können wir uns ja bedanken. Da sitzen sie ja sowieso schon drin, ihre Vertreter. Ne? Ihre Vertreter, Werner, und ihre hohen Auftraggeber. Das darf man auch nicht vergessen. Die hohen Auftraggeber dieser ganzen Geheimdienste sitzen ja da. Also das ist ja die Oberklasse. Werden die jetzt nicht mehr. Aber wir natürlich, du und ich, uns natürlich weiterhin. Wir machen uns natürlich keine Illusionen, wenn die sagen, wir spähen jetzt nur noch das Nötige. Dann sagen wir, was ist denn das Nötige? Wir fragen. Und was das Nötige ist, das definieren die notfalls selber. Und wer ein Terrorist ist, das definieren die notfalls auch selber. Hans-Christian Ströbele vom Bündnis 90 Die Grünen hat ein Interview gegeben zum Treffen mit Edward Snowden. Hören wir uns dieses Interview einmal an. Jetzt Hans-Christian Ströbele. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Ströbele, wir haben bislang nichts davon erfahren, was Snowden wirklich Weiteres zu den Späheraktionen in Deutschland weiß. Weiß er denn mehr, als jetzt bekannt ist? Ganz eindeutig ja. Das war ein Grund, warum ich da nach Moskau gefahren bin und mich mit ihm getroffen habe. Er kann erläutern, was die einzelnen Dokumente, die ja aus seinem Besitz stammen, die jetzt so nach und nach veröffentlicht werden, wirklich beinhalten, was die Begriffe, die man da liest, ja kaum einer erklären kann, außer man ist, kommt direkt aus der NSA, was sie wirklich bedeuten. Und er kann auch darüber hinaus Zusammenhänge schildern, die wir nicht wissen und nicht wissen können. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass NSA-Leute, gar der Chef von der NSA, Herr Alexander, nicht als Zeugen zur Verfügung stehen. Mhm. Nun würden wir auch gern mehr darüber wissen. Und Edward Snowden ist für die USA bekanntlich ein Staatsfeind und Deutschland soll nun diesem Mann freies Geleit geben. Sie sind so lange in der Politik, dass Sie wissen müssen, dass das schwerlich passieren wird. Das sehe ich anders. Ich sehe durchaus Bewegung und zwar nicht nur in Deutschland. Wenn Sie sich die Stellungnahmen auch der Union, aber aller, auch der SPD ansehen, auch der Bundesregierung, heute zuletzt der Innenminister, dann hat sich da der Ton verändert, hat sich da auch die Bereitschaft verändert, jedenfalls sieht so aus. Und ganz wichtig ist, dass es auch in den USA eine solche Bewegung gibt, eine Veränderung gibt im Kongress bei den maßgeblichen Leuten der Geheimdienstkontrolleure. Und darauf kann man hoffen, dass es da vielleicht ein gewisses Verständnis gibt, dass Deutschland diese schweren Verfehlungen der NSA, möglicherweise sogar Straftaten, auch aufklären und für die Zukunft ausschließen will. Aber es gibt ein Auslieferungsabkommen. Glauben Sie wirklich, die USA würden sich da auf Kompromisse einlassen? Ich hoffe darauf und die Bundesregierung wird immer die letzte Entscheidung haben. Dazu gehört Wille, dass man das wirklich will. Wenn das Parlament das verlangt, beispielsweise das parlamentarische Kontrollgremium oder der Untersuchungsausschuss, dann kann die Bundesregierung schlechterdings nicht einfach sagen, wir liefern ihn aus. Wenn wir den als Zeugen brauchen, dann können sie das nicht einfach sagen. Und es gibt auch rechtliche Möglichkeiten, dass die Bundesregierung das aus humanitären oder aus politischen Gründen tut. Könnte man ihn auf diese Weise schützen in Deutschland? Das muss man. Herr Snowden, selbst wenn wir ihm Asyl versprechen oder freies Geleit geben, reicht das alleine nicht aus, sondern er ist, und da ist er sich auch bewusst drüber, auch in Deutschland in Gefahr, von US-Stellen oder von wem auch immer festgehalten, angehalten, in die USA verbracht zu werden. Und das müssen wir ausschließen. Sonst können wir Herrn Snowden schlechterdings nicht nach Deutschland lassen, sonst ist für ihn zu gefährlich und es ist für uns nicht verantwortbar. Jetzt haben wir von Ihnen schon gehört, der Mann ist körperlich unversehrt, er ist gesund, aber wie geht's dem denn eigentlich persönlich? Denn der hat ja sein gesamtes persönliches Leben einfach hinter sich gelassen. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ganz genau. Das ist eine ungeheure Belastung. Jeder kann sich das vorstellen, wie das wäre. Er ist ja auch in seiner Bewegungsfreiheit, also Reisefreiheit und so weiter, ist er ja beschränkt. Er hat keinen Kontakt zur Familie, bis auf einen einzigen Besuch seines Vaters mal ganz kurz. Er hat seine Verlobte seit vielen Monaten nicht mehr gesehen, kein Lebenszeichen mehr von ihr bekommen. Das ist alles ganz schlimm. Aber dafür macht er einen sehr entschlossenen, aber durchaus munteren und zum Teil auch gut gelaunten Eindruck. Ich kann nicht in ihn hineinsehen, aber er versichert uns und mir, dass es ihm gesundheitlich dort gut geht und er sich auch in Russland sicher fühlt, allerdings nur bis das Jahr um ist, für das er Asyl bekommen hat, also bis nächsten Sommer. Eines muss man Ihnen ja lassen, Herr Ströberle. Der einzige Direktkandidat der kleinsten Oppositionspartei im Bundestag treibt die mögliche Bundesregierung vor sich her und schafft es dann auch noch, die USA gegen die Bundesrepublik aufzubringen. So ein schlechtes Gefühl kann das nicht sein. Nein, das tue ich doch gar nicht. Ich kann nur immer wieder betonen, Herr Snowden hat als wichtige Botschaft mitgegeben, er ist kein Feind der USA, er will die gerade auch die US-amerikanische Bevölkerung vor diesen schweren Verfehlungen, vor dieser Fehlentwicklung, vor diesen Straftaten der eigenen Geheimdienste schützen. Das ist sein vornehmstes und wichtigstes Ziel. Deshalb hat er gesagt, er würde am allerliebsten nicht vor dem Bundestag in Deutschland, sondern vor dem US-Kongress, vor einem zuständigen Ausschuss dort Stellung nehmen und dort, wenn er da freies Geleit bekommen könnte. Wir sind sehr gespannt, ob es dazu kommen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Hans-Christian Ströbel. Das war er selbst, Hans-Christian Ströbele. Der ist nach Moskau gereist und hat sich da mit Snowden unterhalten. Wir werden im Laufe der Sendung noch ein paar Aspekte dieser Snowden-Gespräche bringen. Wenn er nach Deutschland kommt, besteht die Gefahr, dass die ihn einfach erschießen oder in ein Geheimgefängnis verschleppen und da erstmal ihrer legalen Folter unterziehen. Das machen die ja gerne. Und erstmal alles Schmutzige versuchen herauszuholen, um ihn damit zu umgeben. Dann wird ihm irgendeine Sexaffäre angehängt und wer weiß, was alles noch. USA sind ja Meister in diesen gemeinen Geschichten. Ja, ist ja doch schön mit diesem Ströbele, da, wie gesagt wurde, von der Journalistin, von einer kleinsten Oppositionspartei in Deutschland, die Grünen wie auch die Linke, also sind die einzigen, die eben das vorantreiben und das fordern, was eigentlich die Bundesregierung hätte selber tun müssen. Ne? Warum sind die denn nicht nach Moskau gefahren und haben ihn gefragt, was da los ist, zum Beispiel mit dem Ausspionieren von der Merkel. Ja? Aber die müssen das dann machen und die anderen, also CDU, SPD, das Einzige, worauf es denen ankommt, ist, dass die USA nicht allzu, wie soll man sagen, die müssen ja bedacht sein auf das gute Verhältnis zu unseren wichtigsten westlichen Verbündeten und dieses Verhältnis darf nicht belastet werden und das haben die im Kopf und es geht nur darum, noch viel mehr das Gesicht der USA zu wahren wie das eigene. Ja. Und also, dass das endlich so weit kommt, dass der Snowden tatsächlich dann nach Deutschland einreisen kommt, also das halte ich für ausgeschlossen. Aber was die Haltung der USA ist und die würden natürlich auch in jedem Moment äußersten Druck ausüben, ohne jedes Problem auf die Bundesregierung. Ja. Hat sich jetzt gezeigt, aber auch vorgestern, glaube ich, ein Interview mit einem US-Botschafter in der Bundesrepublik, John Emerson. Und er wurde dann gefragt bei einer Pressekonferenz, ob denn auf sein auf seinem Dach, also auf dem Dach der Botschaft in Berlin, Technik zum Ausspionieren von deutschen Behörden und Politikern installiert ist. Und dann sagt er, ja, er sieht sich nicht imstande, das einzuschätzen, ob das so ist. Ja. Der Deutschlandfunk fragt ihn dann noch, können Sie ausschließen, dass in ihrer Botschaft gegen deutsche Gesetze verstoßen wird, und sagt er, ja, er sei kein Fachmann für deutsches Recht. Ja. Sein Haus vertritt die Interessen Amerikas und wir tun das, was wir als amerikanische Botschaft tun sollten. Punkt. Es gab in den 70er Jahren einen Witz. Warum gibt es in den USA keine Militärputsche? Weil es US-Botschaften nur im Ausland gibt. Wir haben hier gerade ein Foto vor uns liegen. Die US-Botschaft ist am Pariser Platz, nur einen Steinwurf entfernt vom Reichstag. Und da sieht man übrigens das Dach dieser US-Botschaft von oben. Hier ist das Foto. Und man sieht hier diese ganzen Sichtblenden, die aufgebaut wurden, um die ganze Spitzel-Hightech abzuschirmen. Man kann aber trotzdem noch alle möglichen Antennen erkennen, so kleine Antennen. Und da sitzen die Superspione und horchen der Merkel direkt ins Handy rein und allen Abgeordneten natürlich auch in die Computer und was sonst noch alles da abzuhorchen ist. In der New York Times wurde jetzt gerade berichtet, dass bei der Beschaffung dieser Daten also die US-Diplomaten eben eine ganz wichtige Quelle sind. Einfach zum Beispiel für Festnetz, Telefonnummern, Handynummern und so weiter. Und nicht nur die Kontakte, die Nummern, sondern auch die Inhalte werden da erfasst, also von Politikern zum Beispiel, und eben gespeichert. Und dann bei der NSA selber, also im Hauptquartier in den USA, dann arbeiten da Heerscharen von Analysten, die diese Telefonatsmitschriften auswerten und dann in Berichten zusammenfassen und das weiterleiten an die Regierungsstellen in Washington. Das Problem für diese Leute ist ja nicht, dass sie zu wenig Informationen hätten. Die haben ja genug Informationen. Das Problem, was sie hatten, war bisher, was machen wir mit diesen Millionen und Milliarden Telefongesprächen? Und da haben sie eben Computerprogramme erfunden. Da haben sie die Algorithmensystematik erfunden, um diese Gespräche auch wirklich klassifizieren zu können. Wer unterscheidet, ob ein Gespräch relevant ist für die Geheimdienste oder nicht? Ob eine Person, die telefoniert, für, in ihrem Sinne, die Oberklasse oder wer da auch geschützt werden soll, gefährlich ist oder nicht. Und dazu brauchen sie ganz sichere Algorithmen und Leute, die diese Algorithmen zuerst einmal aufstellen und programmieren. Und dazu haben sie eben diese Linguistikspezialisten und auch diese Herrscher von Mormonen. Ich glaube, das sind ein paar zigtausend. Ich glaube, die haben so an die 19.000 bis 25.000 Mormonen. Die sind wohl in den USA linguistisch sehr fit und sehr patriotisch eingestellt. Und diese Leute sind damit beschäftigt, uns zu klassifizieren und was wir in anderen Niemandslandsendungen so oft wiederholt haben, was eigentlich das Naheliegendste ist, das Logischste, die fassen uns in einer Akte zusammen. Sie machen ein Profil von jedem Bürger und stufen ihn ein nach seinem Grad der sogenannten Gefährlichkeit. Das ist eigentlich die Konsequenz. Das hat die Stasi gemacht, das haben die Nazis gemacht. Und das macht die NSA auch. Und wer sich jetzt aufregt, das kann man doch nicht vergleichen, Stasi-Nazis, warum nicht? Die machen dasselbe, die knallen Leute ab auf der ganzen Welt, die verfolgen, die haben Geheimgefängnisse, die foltern, die drohen einem Bürger, der ein Verbrechen anklagt, mit Mord. Sie rufen ganz offen nach der Todesstrafe. Diese Rechtsrepublikaner, die pöbeln ganz offen in Interviews. Wir hören das jeden Tag, wer einmal die Sendung Fox sieht auf Internet, die amerikanischen Sender, da tauchen genug rechtsradikale Politiker auf aus der Tea Party Bewegung und die sagen einfach, den soll man abknallen, den soll man die Fresse einhauen. Das sind jetzt keine Fantasien von uns, sondern das sind die Worte, das ist die Sprache, die diese Unmenschen benutzen. Das heißt, die Geheimnisse in Händen von Faschisten. Das muss man einfach sagen. Genau wie in Deutschland. Es gibt genug Rechtsradikale, die in den Geheimdiensten sind und auch in der Polizei. Genau wie hier in der Stadt. Und das ist eigentlich ein Phänomen, das vielleicht weltweit zugenommen hat. Dass rechtsradikale, menschenfeindliche Elemente in die Staatsapparate gedrungen sind und von da aus ihre Säuberungspolitik oder wie sie das nennen, systematisch und straffrei durchführen können. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wenn die Regierungen hier in Europa sich jetzt nicht wehren gegen diese Schweinereien, ja mein Gott, dann macht doch mit uns, was ihr wollt, schlagt uns doch tot. Sieht also nicht gut aus. Ströbel ist natürlich optimistisch und wir danken ihm. Es gab damals, als die US-Botschaft eingeweiht wurde, in Berlin, 2008 war das, da kam der alte Bush noch angeflogen, George Bush, und da gab es warme Worte, es wurde ein Band der Freundschaft zerschnitten, Angie Merkel und Bush da, Hand in Hand praktisch, umarmen sich, und das war alles ein Herz und eine Seele. Aber man muss auch sagen, wie heimtückisch und falsch diese Leute sind. Stell dir vor, ein Freund, ein sogenannter Freund grinst dich an und bespitzelt dich aber hintenrum und sammelt alle Daten über dich. Das ist doch eigentlich vom Menschlichen her gesehen, soweit man in der Politik über Menschliches sprechen kann, ist das doch eigentlich etwas Schmutziges und Schmuddeliges und Gemeines. Mit diesen Leuten würde man doch wohl nie mehr ein Wort wechseln, wenn man nicht müsste. Das ist auch eine Dimension, die viele Menschen gar nicht sehen. Das sind gemeine, hinterfotzige, wie man im Rheinland sagt, hinterfotzige Verräter und falsche 50er. Das heißt, ein wirklich vom Menschlichen her betrachtet sehr übles Gesindel, mit dem man sich da einlässt. Gut, die tragen teure Klamotten, grinsen in die Kameras und haben irgendwelche goldenen Krawattennadeln mit dem US-Adler drauf. Glamour gibt's da genug von teuren Leuten, aber es ist ein schmutziges Gesindel, das muss man einfach sagen. Aber die tun das doch nur um unseretwillen, zu unserem Wohl, das haben sie doch im Auge. Ne? Ja, ja. Die wollen uns doch nur auslutschen und ausbeuten. Meine Damen und Herren, es sieht nicht gut aus, aber es gibt immer noch aufrechte Leute wie Snowden, die ihr persönliches Recht auf Glück und ein glückliches Leben, das kann der Snowden vergessen. Der wird bis an sein Lebensende wohl nicht mehr froh, aber er hat gezeigt, es geht. Man kann gegen diese falsche kriminelle Supermacht doch etwas machen. Beim Kauf ihrer Heilkraft. Die goldenen Zitronen auf dem Platz der leeren Versprechungen. Die Politiker versprechen uns jetzt natürlich alles Mögliche, was sie machen wollen. Sie wollen jetzt ein Abkommen des gegenseitigen Nichtabhörens. Dabei kommen immer mehr Einzelheiten raus, dass die Geheimdienste hier ganz fleißig mit den US-Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Sowohl hier in Spanien, als auch in Deutschland, als auch in Frankreich, in England sowieso. Die sind ja ein Herz und eine Seele da, die Geheimdienste, die angelsächsischen Geheimdienste. Kommen wir noch einmal auf die US-Botschaft in Berlin zurück. Der Spiegel schreibt hierzu, wenn die US-Botschafter seither hochrangige Besucher empfangen in ihrer Botschaft am Pariser Platz, führen sie sie gern auf die Dachterrasse, die einen atemberaubenden Blick bietet, auf den Reichstag und den Tiergarten. Selbst das Kanzleramt ist zu erahnen. Hier schlägt das politische Herz der Republik. Hier werden Milliardenbudgets verhandelt, Gesetze formuliert, Soldaten in den Krieg geschickt, ein idealer Standort für Diplomaten und für Spione. Recherchen des Spiegel in Berlin und Washington, Gespräche mit Geheimdienstlern, die Auswertung interner NSA-Dokumente und weitere Informationen, die größtenteils aus dem Fundus des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden stammen, lassen den Schluss zu. Die Vertretung im Herzen der Hauptstadt dient nicht nur der Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Im Gegenteil, sie ist so etwas wie ein Spionagenest. Vom Dach der Botschaft aus kann eine geheime Spezialeinheit von CIA und NSA offenbar einen Gutteil der Handykommunikation im Regierungsviertel überwachen. Und es spricht einiges dafür, dass auch das Handy, das die Kanzlerin mit Abstand am meisten nutzt, zuletzt von der Vertretung am Pariser Platz aus ins Visier genommen wurde. Die Affäre um die Spitzeltätigkeit der NSA erreicht damit eine neue Stufe, sagt der Spiegel. Sie wird zu einer ernsthaften Bedrohung der transatlantischen Partnerschaft. Schon allein der Verdacht, dass eines der Merkel-Handys von der NSA überwacht wurde, hatte in der vergangenen Woche zu einer Krise zwischen Berlin und Washington geführt. Die Merkel hatte selbst schon öfter geäußert, halb im Ernst, halb im Scherz, sie gehe ohnehin davon aus, dass ihre Telefonate abgehört werden. Aber an wen dachte sie da wohl, Werner? Sie dachte nicht an die Freunde, die Amerikaner, nein. Sie dachte natürlich an Staaten wie China oder Russland, die es mit dem Datenschutz nicht so genau nehmen, wie uns hier immer eingetrichtert wird. Ja, die Chinesen, und die Russen, mein Gott, das sind doch sowieso schon Kriminelle, das ist doch alles Mafia. Die nehmen es doch nicht so genau mit dem Datenschutz. Bösen Kommunisten. Ja. Sache, die hier in der Stadt jetzt hohe Wellen geschlagen hat, ist der Totschlag, von dem wir letzte Woche berichtet haben, im Viertel Raval hier in Barcelona an einem 51-jährigen Unternehmer, der auf offener Straße von den Polizisten so lange mit Schlägen traktiert wurde, bis er starb. Wir hatten darüber berichtet, es handelt sich um Herrn Andres. Ja, Andreu Benitez. Benitez. Und nun geht die Geschichte natürlich weiter. Die Mossos d'Esquadra sind hier die autonome katalanische Polizei. Diese Polizei hat natürlich alles getan, um diese Sache zu vertuschen. Die politisch Verantwortlichen machen da mit. Die sagen, das kann man nicht sagen, der ist von alleine gestorben, der hatte Herzprobleme. Sie haben sogar mit Wasser versucht, die Blutpfütze sehr dilettantisch wegzuwischen, die da auf dem Boden lag, haben Nachbarn und Anwohner eingeschüchtert, haben sie bedroht. Jetzt hat die Polizia Nacional, die Nationalpolizei, was ihre Aufgabe ist, die haben hier staatliche Hoheitsaufgaben, hat ebenfalls den Fall untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, der Mann ist durch mindestens 5 gezielte Schläge auf den Kopf gestorben. Und jetzt stellt sich doch der Innensenator oder der Innenkonseiller von Katalonien, der katalanischen Landesregierung, vor die Mikrofone und sagt, dieser Bericht sei nicht richtig. Alle haben es gesehen, Gerichtsmediziner haben es bestätigt und Zeugen haben es ebenfalls bestätigt. Es gibt Fotos, es gibt Videos, wie geschlagen wird, und er stellt sich einfach vor die Mikrofone und leugnet das. Wenn das die katalanische Art ist, ihre Souveränität zu verteidigen, dann können wir auf diese Art von Souveränität aber wirklich gerne und liebend verzichten. Deshalb wollen Sie vielleicht auch die Unabhängigkeit, dass man Ihnen nicht mehr da reinpfuscht und Ihre Polizei kritisiert. Wo kämen wir denn dahin? Ne? Also übrigens gerade auch gestern oder vorgestern ein anderer Polizist, aber von der gleichen katalanischen Polizei, den haben sie jetzt erwischt, wie er kommentiert hat, Videos, die in YouTube sind, wo zum Beispiel die russische Polizei Leute foltert, die auf Polizeistationen gefangen gehalten sind. Und da ist er ganz begeistert und hat ausgeflippt praktisch, hat dann in Twitter so seine Kommentare rumgeschickt. Diese Olé, Olé. Olé, Olé, das macht genau, aber Spaß. Da in Russland, da verstehen sie es noch, die Leute zu behandeln und so, ja. Einer von der katalanischen Polizei hier, von den Mossos der Squadra. Ja, Neonazis, kann man nicht anders sagen, das sind Neofaschisten, Gewaltfanatiker, denen es Spaß macht, eine Uniform zu tragen und möglichst Wehrlose zu quälen, eben mit der Aussicht, immer straffrei davonzukommen. Wir dürfen das, wir haben die Uniform, wir haben den Knüppel, die Pistole, und unsere politisch Verantwortlichen schützen uns natürlich. Das ist keine demokratische Polizei, das ist die Polizei von einem vulgären, autoritären Regime. Auf so eine Polizei können wir verzichten, meine Damen und Herren. Hier und überall auf der Welt. Solche Polizei sollte man wirklich mit einer riesigen Säuberungsaktion entfernen, bestrafen und dafür sorgen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Das wäre der normale demokratische Weg, wie man mit so einer Affäre umgeht. Die Realität sieht anders aus. Sie tun alles, um zu vertuschen. Die sagen sich natürlich, solche Leute brauchen wir. Wir brauchen Leute, die die Drecksarbeit machen. Ich habe mal mit einem Polizisten gesprochen. Der hat das ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wenn wir nicht die Drecksarbeit machen, es läuft genug Gesindel rum, dann werdet ihr nicht ruhig schlafen können. Nun ja, irgendwo ist im Kern natürlich etwas Wahres dran. Es läuft ja auch genug Gesindel rum. Es laufen genug Vergewaltiger und Schläger rum, Psychopathen, Kriminelle, die gibt's. Das kann man ja nicht leugnen. Es gibt Gesindel, die laufen nicht rum, die fahren im Dienstwagen rum, und den wir dann auch noch bezahlen müssen. Jedenfalls, die Polizei ist eigentlich dazu da, eine zivile Gesellschaft vor Gewalt, Unrecht und diesen Betrügereien zu schützen, denen die Leute so oft so hilflos ausgesetzt sind. Und was tut sie? Sie ist ein willfähriges Instrument von Leuten, die die Macht haben und andere Menschen ausbeuten, betrügen und belügen. Nicht immer und überall, das müssen wir ja auch sagen, aber gezielt und pünktlich, wenn nötig, und wo die Herrschaften eben bestimmen, wo es so sein soll. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Niemandsland 91,4 FM. Es ist mittlerweile Samstag, fortgeschrittener Vormittag. Die Studiouhr rückt hier mit ihrem Minutenzeiger auf die 11-Uhr-Marke zu. Das ist klasse. Wir haben schon eine Stunde Niemandsland hinter uns. Draußen scheint die Sonne. Ein herrlicher Tag, ein herrlicher Herbsttag. Es ist nicht mehr so schwül. Das freut uns. Jo. Aufheizen der Stimmung ein Lied noch von den Goldenen Zitronen. Die sind wie die Toten Hosen, aber in echt. Wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben. Monster regieren uns. Samstag, 2. November 2013, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit den Nachrichten in 100 Sekunden, geliefert von der ARD. Danach gucken wir mal, was wir weiter vertiefen werden. Zur Tagesschau in 100 Sekunden. Debatte über mögliche Aussage Snowdens in Deutschland. Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei sprechen sich für eine Befragung in Deutschland und entsprechende Sicherheitsgarantien aus. Unionsvertreter zeigen zwar Interesse an einer Befragung Snowdens, sehen dafür aber aus rechtlichen Gründen nur Möglichkeiten in Russland selbst. Deutschland und Brasilien reichen UN-Resolution gegen Spionage ein. Darin werden alle Staaten aufgefordert, ihre Überwachungsaktionen im Ausland auf den Prüfstand zu stellen. Falls die UN-Vollversammlung der Resolution zustimmt, wäre diese zwar nicht bindend, hätte aber einen hohen symbolischen Wert. Obama empfängt irakischen Regierungschef Maliki. Bei dem Gespräch ging es darum, wie die anhaltende Gewalt im Irak bekämpft werden könnte. Beide waren sich einig, dass die irakischen Truppen besser ausgestattet werden müssten. Der US-Präsident forderte Maliki auf, die Demokratisierung voranzutreiben. Tote bei Anschlag in Athen. Unbekannte erschossen zwei Mitglieder der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte. Ein dritter Mann erlitt Verletzungen. Die Polizei im Großraum Athen wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Mitte September hatte ein mutmaßliches Parteimitglied einen Musiker aus der linken Szene erstochen. Dortmund deklassiert Stuttgart mit 6:1. Damit hat die Mannschaft von Trainer Klopp zum Auftakt des 11. Bundesligaspieltages die Tabellenspitze übernommen. Drei Treffer gingen allein auf das Konto von Stürmer Lewandowski. Für Dortmund war es der 6. Sieg im 6. Heimspiel. Das Wetter. Zunächst verbreitet etwas Regen, später weiterhin viele Wolken, stellenweise noch Schauer und im Süden auch Auflockerungen. 10 bis 18 Grad. Vielen Dank. Das waren die Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD. Gucken wir uns einmal die Presse an. Der Spiegel sagt zur NSA-Spitzelaffäre: Kaum etwas trifft Merkel empfindlicher als die Überwachung ihres Handys. Es ist ihr Herrschaftsinstrument. Sie führt damit nicht nur die CDU, sondern auch einen guten Teil ihrer Regierungsgeschäfte. Merkel nutzt das Gerät so intensiv, dass Anfang des Jahres sogar eine Debatte darüber entbrannte, ob ihre SMS als Teil des exekutiven Handelns archiviert werden müssen. Was soll nun passieren? Vergangenen Mittwoch jedenfalls führte Frau Merkel ein scharfes Telefonat mit dem US-Präsidenten Barack Obama. Ihre Cowboy-Stasi hat mein Diensthandy angezapft. Diensthandy my ass! 62% der Deutschen halten die harsche Reaktion Merkels nach einer Umfrage des Instituts YouGov für richtig, ein Viertel sogar für zu milde. Guido Westerwelle bestellte den neuen amerikanischen Botschafter John Emerson ins Auswärtige Amt ein. Es ist eine Geste des Unmuts, die sich die deutsche Diplomatie normalerweise für Schurkenstaaten vorbehält. Die NSA-Affäre hat die Gewissheiten der deutschen Politik ins Wanken gebracht. Selbst die CSU, sonst treuer Freund Washingtons, stellt ganz offen das transatlantische Freihandelsabkommen in Frage. Und auch im Kanzleramt heißt es inzwischen: Wenn sich die US-Regierung nicht stärker um Aufklärung bemüht, werde man Konsequenzen ziehen und möglicherweise die Gespräche über das Abkommen auf Eis legen. Ihre Cowboy-Stasi hat mein Diensthandy angezapft. Diensthandy my ass! Es gibt auch sehr viel kritische Stimmen, besonders zu Kanzleramtsminister Pofalla, der das Ganze ja auch immer wieder runtergespielt und verharmlost hat, der gesagt hat, das ist gar nicht so schlimm, das muss erst alles bewiesen werden. Nun ist es bewiesen, nun ist es schlimm und dieser Mann hält immer noch nicht den Mund und sagt seine Dummheiten. Der Satireblog Der Postillon brachte es vergangenen Donnerstag auf den Punkt, als es Regierungssprecher Steffen Seibert den Satz in den Mund legte: Die Bundeskanzlerin empfindet es als Schlag ins Gesicht, dass sie womöglich über Jahre abgehört wurde wie ein räudiger Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Damit sollte deutlich gemacht werden, wenn die normalen, räudigen Bürger abgehört werden, dann ist uns das egal, dann geht uns das am Arsch vorbei. Wenn wir selber als Herrschaften betroffen sind, dann müssen wir uns natürlich aufregen. Das geht uns dann an die eigenen intimen Klamotten. Aus einem als streng geheim eingestuften NSA-Papier aus dem Jahr 2010 geht hervor, dass auch in Berlin eine Truppe mit dem Namen Special Collection Service, SCS, residiert. Es ist eine Eliteeinheit, in der die US-Geheimdienste CIA und NSA kooperieren. Aus der geheimen Auflistung geht hervor, dass die Abhörprofis weltweit an rund 80 Standorten aktiv sind. 19 davon befinden sich allein in Europa, etwa in Paris, Madrid, Rom, Prag und Genf. In Deutschland unterhält der SCS sogar zwei Stützpunkte, Berlin und Frankfurt am Main. Allein das ist ungewöhnlich. Dazu kommt, dass beide deutschen Stützpunkte über die höchste Ausstattungsstufe verfügen, also mit aktiven Mitarbeitern versetzt sind, durchsetzt sind und besetzt sind. Die SCS-Teams arbeiten meist undercover in abgeschirmten Bereichen amerikanischer Botschaften und Konsulate, wo sie offiziell als Diplomaten akkreditiert sind und damit besondere Privilegien genießen. Aus dem Schutz bzw. dem Versteck der Botschaften heraus können sie ungehindert horchen und gucken. Sie dürfen sich nur nicht erwischen lassen. Abhören aus der Botschaft ist in fast allen Ländern illegal. Doch genau das ist die Aufgabe der SCS-Teams, wie aus einem weiteren geheimen Papier hervorgeht. Demnach betreiben die SCS-Teams eigene ausgefeilte Abhöranlagen, mit denen sie praktisch alle gängigen Kommunikationsmedien abfangen können. Mobiltelefone, WLAN-Netze, Satellitenkommunikation und anderes mehr. Um das Thema zu beenden, zieht der Spiegel noch folgendes Fazit in seiner Printausgabe von dieser Woche. Das übrigens auf dem Titelbild Das Nest zu sehen. Man sieht einen nächtlichen Panoramablick auf das Regierungsviertel von Berlin und im Hintergrund sieht man die US-Botschaft eingekreist, da steht Das Nest. Alles zusammengefasst hatte die NSA über gut ein Jahrzehnt das Telefon von Merkel als Ziel erfasst. Zunächst war sie nur Parteivorsitzende, später Kanzlerin. Aus dem Eintrag, der dem Spiegel vorlag, geht nicht hervor, welche Form der Überwachung es gab. Wurden alle Gespräche mitgeschnitten oder nur Verbindungsdaten? Wurden auch Bewegungsdaten erfasst? Zu den politisch entscheidenden Fragen zählt, ob der Spionageangriff von ganz oben autorisiert worden war, nämlich vom US-Präsidenten. Wenn das Datum stimmt, dann wurde die Operation unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush und seinem NSA-Chef Michael Hayden autorisiert. Sie muss immer wieder neu genehmigt werden, auch nach der Amtsübernahme von Obama bis in die Gegenwart. Ist es denkbar, dass die NSA die deutsche Regierungschefin ohne Wissen des Weißen Hauses zum Spionageziel erklärte? Wie Obama natürlich gesagt hat, dann hat er gelogen. Ist natürlich nicht das erste Mal, dass ein US-Präsident lügt. Das Weiße Haus und die US-Geheimdienste erstellen in regelmäßigen Abständen, etwa alle 1,5 Jahre, eine Liste ihrer Prioritäten. Geordnet nach Ländern und Themen entsteht so eine Matrix globaler Überwachung. Was ist in welchem Land ein Aufklärungsziel, ist die große Frage. Wie wichtig ist diese Aufklärung? Und die Liste heißt National Intelligence Priorities Framework. Das heißt, nationale Geheimdienstprioritätenrahmen, der Rahmen. Und ist presidentially approved. Die muss also vom Präsidenten abgesegnet werden. Ohne den mutigen Schritt, den Edward Snowden getan hat, wüssten wir zwar von all dem genug, nur wir hätten nichts in der Hand, um diesen Betrügern und Kriminellen, die sich Geheimdienste nennen, zu beweisen, dass sie es tun, dass sie kriminell die Bürger weltweit bespitzeln. Es begann alles im August 2013. Da begann die sogenannte NSA-Affäre bzw. der öffentliche Teil dieser NSA-Affäre. Als nämlich der Computerspezialist Edward Snowden, Mitarbeiter von Booz Allen Hamilton, einem privaten Vertragsunternehmen der NSA auf Hawaii, Kontakt zur Dokumentarfilmerin Laura Poitras aufnimmt und zum Journalisten Herr Greenwald. Um weltweite Abhörprogramme des NSA publik zu machen, kopiert er heimlich umfangreiche Unterlagen. Damit wurde der Stein ins Rollen gebracht. Nun hat er die Machtzentren der Welt erreicht und wir wollen sehen, wie es weitergeht. Wir werden Sie jedenfalls informieren. Späh-Affäre, eine Umfrage ist auch schon da. 3/4 der Deutschen haben keine Angst vor NSA, heißt es da. Die Mehrheit der Deutschen fühlt sich vom Geheimdienst NSA nicht bedroht. Einer Umfrage zufolge halten viele die aktuelle Diskussion für überbewertet. Das sagt der Spiegel. Gleichzeitig scheint sich die US-Regierung zu bewegen. Laut Rheinischer Post sagt sie verbindliche Absprachen für ein Antispionageabkommen. Das ist die Top-Meldung heute im Spiegel. Naja, dann können wir beruhigt sein. Ist doch alles gar nicht so schlimm, die sollen uns doch ein bisschen abhören. Wir haben ja nichts getan. Washington besteht weiterhin auf der Auslieferung Snowdens. Edward Snowden soll zu den Ausspähaktionen der US-Geheimdienste in Deutschland aussagen. Eine Befragung des Whistleblowers wäre in Moskau oder Berlin möglich. Hierzulande könnte ein Auftritt aber riskant werden für den Amerikaner. Bislang zeigt sich die US-Regierung kühl. Für sie ist das ein Verräter, dem droht sogar die Todesstrafe. Das wäre dann ganz legal, wenn irgendjemand diesen Mann praktisch auf die Todesliste setzt, da ist er wahrscheinlich drauf, und er wird irgendwo abgeknallt, dann ist das für die US-Amerikaner eine legale Geschichte. Auch die Tageszeitung Junge Welt kommt heute mit einer Snowden-Geschichte an die Internet-Kioske, möchte ich mal sagen, auf ihre Webseite. Unerwünschter Zeuge. Edward Snowden bietet BRD-Behörden Aussagen zur Ausspähung an. New York Times. NSA fertigt massenhaft Berichte über Telefonate deutscher Politiker. Der Whistleblower Edward Snowden ist bereit, gegenüber deutschen Behörden und Politikern über die Aktivität des US-Geheimdienstes in der Bundesrepublik Auskünfte zu erteilen. Dies berichtete der grünen Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele. Hatten wir vorhin alles gehört und gesehen. Ströbele veröffentlichte zugleich einen Brief Snowdens, in dem er deutschen Verantwortlichen dieses Angebot unterbreitet. Voraussetzung für die Aussage, etwa vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages oder vor Vertretern der Generalbundesanwaltschaft, wäre, dass die BRD, so nennt die junge Welt Deutschland beharrlich, dem 30-Jährigen eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Das sagte der Politiker. Weiter natürlich müsse freies Geleit für Snowden garantiert sein. Und der Schutz natürlich vor Auslieferung an die US-Behörden. Ströbel hat das Schreiben Snowdens nach eigenen Angaben an das Bundeskanzleramt weitergeleitet. Die New York Times hatte am Donnerstag in Bezug auf die US-Geheimdienstaktivität im deutschen Politikbetrieb unter Berufung auf mehrere Ex-Mitarbeiter der NSA berichtet. Auch ranghohe Beamte und die Chefs von Oppositionsparteien seien Spionageziele. US-Diplomaten seien dabei eine wichtige Quelle für Festnetz und Handynummern. Die Dienste erfassen laut New York Times die Inhalte von Telefonaten von Politikern und speichern sie. Im NSA-Hauptquartier würden Heerscharen von Analysten Telefonmitschnitte auswerten. Die antifaschistische Linke Berlin feiert am Samstag, am heutigen Samstag, im Kreuzberger SO 36 ihr 10-jähriges Bestehen. Wer kennt das nicht? Dieses Emblem, das ist ein Kreis mit einer rot-schwarzen Fahne und darin steht antifaschistische Aktion. Das kann man in Berlin an sehr vielen Stellen als Aufkleber sehen. Das klebt überall oder auf Jacken oder auf Fahnen. Nathan Kaiser ist Mitglied der antifaschistischen Linken Berlins. Im Interview wird er gefragt, seit 10 Jahren gibt es jetzt die antifaschistische Linke Berlin. Ist das ein Grund zu feiern? Ja, auf jeden Fall. Damit gibt es uns länger als jede andere linksradikale autonome Antifa-Gruppe in Berlin. Und wir können sagen, dass wir in den letzten Jahren die außerparlamentarische Politik in Berlin ein Stück weit mitverändert haben, indem wir an vielen Projekten auch bundesweit beteiligt sind. Welche Motive führten damals zur Gründung der ALB? Wir sind aus der antifaschistischen Aktion Berlins, AAB, hervorgegangen, die es seither nicht mehr gibt. Damals bestand ein Streit darüber, wohin die Reise innerhalb der autonomen Antifa gehen sollte. Eher in Richtung Theoriearbeit, die ihrerseits schon als Kritik und Praxis begriffen werden sollte. Oder aber, was wir letztlich verfolgt haben, den interventionistischen Ansatz, in bestehende Konflikte einzugreifen. Das bedeutet, neben der weiterhin wichtigen Theoriearbeit eine praxisbezogene Arbeit an aktuellen Kämpfen, sowohl im Antifa-Bereich als auch im sozialen Bereich, im Kampf um die Stadt, im Kampf gegen den Kapitalismus. Das ist etwas anderes, als von einem Elfenbeinturm aus eine beobachtende Position einzunehmen. Das hat also nichts mit der zu dieser Zeit üblichen Spaltung in Antideutsche und Anti-Impis zu tun. Es war eher so, dass gewisse Teile aus der Kritikfraktion sich nach und nach einen antideutschen Standpunkt zugelegt haben. Der eigentliche Streitpunkt in der AAB war das aber damals nicht. Was sind die thematischen Schwerpunkte ihrer Tätigkeit? Eines unserer Highlights war sicherlich die Mobilisierung gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm 2006. Da haben wir eine zweigleisige Strategie verfolgt und unsere Schlüsse aus der Antiglobalisierungsbewegung der Jahre davor gezogen. Einerseits haben wir den Gipfel, der von einer hochgerüsteten Polizeiarmee geschützt wurde, mit massenwirksamen Aktionen wie zivilem Ungehorsam und Blockaden direkt etwas entgegensetzen wollen, ohne uns auf die Eskalationsstrategie der Polizei einzulassen. Andererseits gab es die große Bündnisdemonstration in Rostock am 2. Juni 2006, wo es zu den bekannten Ausschreitungen kam. Wenn Sie das als Highlights benennen, darf ich daraus schließen, dass die klassische antifaschistische Arbeit gegen Neonazis etwas ins Hintertreffen geraten ist. Im Gegenteil, gerade aus dieser Erfahrung von Heiligendamm haben wir gewisse praktische Ansätze mit in die Anti-Nazi-Arbeit hinübergezogen. Das kam in unserem Engagement bei der Mobilisierung gegen den in Westeuropa größten Nazi-Aufmarsch in Dresden zum Ausdruck. Auch dort haben wir uns mitbeteiligt an den Massenblockaden. Das war ein Auszug aus einem Interview, geführt von Daniel Bratanovic mit Nathan Kaiser, Mitglied der antifaschistischen Linken in Berlin. dann Kaiser, wenn der als Vorsitzender oder wie fungiert er, als Vertreter der Antifa Berliner auftritt? Mitglied. Ja, Mitglied. Ja. Okay. Einfach mit. Umso besser. Kein Vorsitzender. Die haben keinen Vorsitzenden. Ja. Nee, dann sagt er also, 10 Jahre existieren wir jetzt. Das ist ein Grund zur Feiern. Also ich finde eher, das ist ein Grund zur Traurigkeit. Ne? Dass man, schöner wäre es ja, wenn es keine Antifa mehr geben würde. Deshalb, weil es keine Faschisten mehr gibt. Ne? Aber so wie es aussieht, brauchen wir die noch lange. Ja. Also da kann man dann vielleicht auch noch das 20-jährige oder das 30-jährige Jubiläum feiern, nicht nur das 10-jährige. Weitere Meldungen aus der jungen Welt von heute. Lebenskosten fressen Lohnerhöhungen auf, die Inflationsrate sinkt, das freut den Verbraucher, doch niedrige Preise sind Gift für die Konjunktur. Normalität, Rassismus, ausgrenzende Erfahrungen gehören zum an deutschen Schulen zum Alltag der Migrantenschüler. Hauptstadtflughafen noch teurer, Kosten steigen laut Bild um 1,1 Milliarden Euro. Staatssekretäre, Spekulation und Nebelstocherei wird das mittlerweile genannt. Dann in Hamburg, Flüchtlinge fordern ein Aufenthaltsrecht. Der Hamburger Senat versucht, Flüchtlingsproteste einzudämmen. Am heutigen Samstag gibt es in Hamburg eine Demonstration. Thema Ausland, Konferenz linker und säkulärer Parteien bildet Volkseinheit gegen Spalter und Optionen für den dritten Weg in Indien. Belgrad ruft die Serben im Kosovo zur Teilnahme an den Kommunalwahlen auf. American Way, ein Imperium hat keine Verbündete, sondern nur Untergebene. Da gibt es einen Artikel von Herrn Mumia Abu Jamal. Das ist der Mann, der seit 30 Jahren im Todeskorridor lebt, in den USA in einem Gefängnis, angeklagt, einen Polizisten umgebracht zu haben, erschossen zu haben. Der schreibt regelmäßig für linke und Underground-Magazine. Und der sagt, ein Imperium hat keine Verbündete, sondern nur Untergebene. Der Nachrichtenfluss für die ausufernde Spionage der USA gegen die Regierungschefs und Bevölkerungen der meisten europäischen Länder zeugt von der Expansion des internationalen Sicherheitsstaates. Spionage war seit jeher ein Instrument von Staaten gegen ihre Rivalen und Feinde. Durch die Enthüllungen von Edward Snowden, ehemals Analyst der US-Geheimdienste NSA und CIA, erfuhren wir, dass die USA dem Ausspionieren von Verbündeten die gleiche oder sogar eine noch größere Bedeutung beimessen als die Ausspionierung von Feinden. Seit den finsteren Tagen des ehemaligen US-Präsidenten Richard M. Nixon, der berüchtigt dafür war, dass er Dissidenten wie die Aktivisten der Friedens- und der Schwarzen Freiheitsbewegung sowie der Bewegung für die Rechte der nordamerikanischen Indianer abhören und die belauschten Gespräche auf Tonbändern aufzeichnen ließ, wurde die menschliche Kommunikation nicht mehr in einem solchen Ausmaß ausspioniert, wie wir es heute erleben müssen. Die Regierungsmannschaft von George W. Bush hatte sicherlich keinen geringeren Informationshunger als die von Nixon. Das zeigte sich vor allem in ihrer Kampagne für die Total Information Awareness, ein vom US-Verteidigungsministerium entwickeltes Computersystem zur flächendeckenden Überwachung digitaler Kommunikation. Bushs Kabinett musste die Auswertung der innerstaatlichen Schnüffelkampagne jedoch drosseln, weil viele Bürgerrechtler entsetzt aufschrien. Nun sind wir 6 Jahre weiter und Bushs ursprünglicher Plan, der Total Information Awareness, kommt einem nur noch wie ein belangloser Abklatsch vor gegenüber der von der amtierenden US-Regierung geschaffenen heutigen Realität. Unter US-Präsident Barack Obama wurden die Maßnahmen der nationalen Sicherheit derart ausgedehnt, dass nicht nur Millionen US-Bürger ausgeforscht werden, sondern gleichzeitig die Masse der Bevölkerung sogenannter Verbündeter bespitzelt wird. Gut, das war ein Auszug aus dem Artikel von Mumia Abu Jamal, übersetzt übrigens von Herrn Jürgen Heißler, erschienen heute in der Jungen Welt. Noch eine Nachricht, dass bei Hunden das so ähnlich ist wie bei uns Menschenkindern. Die haben eine linke und eine rechte Gehirnhälfte die jeweils ihre Funktion haben. Und jetzt hat man festgestellt, dass das bei den Hunden auch nach außen erkennbar ist, je nach welcher Seite sie mit dem Schwanz wedeln. Ja? Also wenn der Schwanz nach rechts wedelt, dann haben sie positive Emotionen. Also wenn sie zum Beispiel ihr Herrchen begrüßen, und umgekehrt. Also sie haben vor sich zum Beispiel einen unsympathischen Bulldog, ja, und dann bewegt sich der Schwanz nach links. Also was nicht hervorgeht aus diesen Studien, wie das bei zweibeinigen Hunden ist. Also wenn zum Beispiel ein Polizist auf dich zukommt und mit seinem Schwanz wedelt, geht er nach links, dann hat er negative Gefühle, dann musst du damit rechnen, dass er dich zusammenschlägt. Jetzt, wenn er nach rechts wedelt, dann hat er positive Gefühle, ist vielleicht freudig erregt. Aber gut, dann kann es immer noch sein, dass er dich vielleicht vergewaltigen will. Weitere Meldungen nach Übernahme des städtischen Klinikums Offenbach setzt der Sanna-Konzern 350 Beschäftigte auf die Straße. Das passiert mittlerweile überall auf der Welt. Private Konzerne reißen sich das öffentliche Gesundheitswesen unter den Nagel, schmeißen Leute raus, verschlechtern die Arbeitsbedingungen und verkaufen dann das, was wir alle finanziert haben seit Jahrzehnten, privat für teures Geld, und irgendwann können wir es uns nicht mehr leisten. Dann kostet ein gebrochener Arm wahrscheinlich 4, 5 bis 8.000 Euro oder Dollar, und dann kann man schon eine Hypothek auf sein Haus aufnehmen. US-Verhältnisse im Gesundheitswesen in Europa. Ich würde sagen, wir schauen nochmal in die Taz. Oder hast du noch ein interessantes Thema, was du jetzt dem Niemandsland-Publikum... Moment. Noch vielleicht so Halloween war ja die letzte Nacht, die vorletzte von 31. Oktober bis 1. November. Und also ich persönlich habe da nicht so einen richtigen Bezug zu dieser Geschichte da, Kürbiskerne. Also höchstens in dem Sinne, dass Kürbiskerne, wenn man die isst, und das gibt jetzt mehr dann, wenn die ausgehöhlt werden, die Kürbisse da, das ist dann offenbar gut für die Prostata. Aber gut, jedenfalls, wie gesagt, ich finde es eher so eine Geschichte für die jungen Leute, obwohl ich es nicht verstehe, warum die da so drauf abfahren. Aber jetzt bin ich doch wieder ins Zweifeln gekommen, ob das nicht vielleicht doch positiv ist, auch diese Halloween-Geschichte, weil Braulio Rodriguez, seines Zeichens Erzbischof von Toledo, der ist auch gegen Halloween, und das stimmt mich natürlich erstmal bedenklich. Und jetzt sagt er, Halloween hat nur das Ziel, uns von der Religion wegzubringen. Also das wäre doch vielleicht ein positiver Aspekt. Ne? Da sagt er, das ist ein heidnisches Ding, schlechter Geschmack. Da geht es nur darum, Schrecken und Angst zu verbreiten. Ne? Und in diesem heidnischen Fest da wird nicht die Familie eingeladen, sondern da kommen die Besucher an die Türe, aber man lässt sie nicht rein, und nachher gehen die wieder weg und man weiß gar nicht, wer das ist. Also ich überlege mir das noch jetzt ein Jahr lang bis zum nächsten Mal, ob ich das dann feiern soll. Halloween ist natürlich ein ursprünglich aus Irland stammendes Fest von Jack-O-Lantern, das dann in die USA gebracht wurde von den Immigranten, von den irischen Immigranten. Und da wird das gefeiert als großes, ja, Allerheiligenfest, beziehungsweise das Totenfest. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache für die Kinder, Die haben dabei Spaß, die können sich verkleiden. Und hier in Europa ist das Ganze im Rahmen der Diskothekenkultur eingeführt worden. Man trifft sich in den Diskotheken, verkleidet sich und tanzt dann bis in die Nacht. Und das ist ein großer Spaß für die jungen Leute. Die Taz liegt vor uns. Ein Foto von Hans-Christian Ströbele spricht zur Presse. Und da steht: Ströbele, Snowden und Asyl, versuchen wir das Unmögliche. Christian Ströbele landet mit seinem Moskau-Besuch einen Coup und er sucht nach einem Weg, dem Whistleblower Asyl in Deutschland zu gewähren. Dann SPD als Sprachrohr der Energielobby. Die Kohlekonzerne suchen nach neuen Verbündeten in der kommenden Bundesregierung. Frau Kraft übernimmt ihre SPD, Umweltleute murren. Lavabit und Silent Circle kooperieren. Allianz für sicheres Mailen. 3 Monate nach dem unfreiwilligen Ende des E-Mail-Dienstes Lavabit plant sein Gründer ein neues Projekt mit einem prominenten Partner und so weiter. Doppelmord in Athen. Das ist eine Nachricht, die ist ganz neu. Schüsse vor Neonazi-Parteibüro. Die Partei Goldene Morgenröte bestätigt, dass 2 ihrer Mitglieder erschossen worden seien. Die Täter feuerten mehrere Schüsse von einem Motorrad ab. Stadt ohne Plan, Architektur in Warschau, schreibt die Taz. In Warschau wuchern Vorstädte und es entstehen immer neue Hochhäuser. Man muss kein Architekt sein, um zu erkennen, eine übergeordnete Planung fehlt. Naja, wo ist die schon? Zum Schluss des heutigen Niemandslandes habe ich noch eine Meldung zum Thema Bischof und eine kleine zum Thema Bildung. Wir hatten ja die letzten Wochen über diesen Limburger Bischof berichtet. Und kaum ist der Bischof im Zwangsurlaub, beginnt in Limburg jetzt eine Debatte über die Zukunft seines Luxusbaus. Vielleicht als Flüchtlingsheim, als Touristenattraktion oder als Seniorentreff. Der Bischof ist weg, sein Haus verwaist, nur Achtung, die indischen Nonnen sind noch da. Per erster Klasseflug hatte nämlich Franz Peter Thebartz van Elst ihren Orden besucht, der ist da hingereist, für teures Geld, und sie nach Deutschland gelockt, damit sie ihn bekochen, seine Gewänder bügeln und die Wohnung, die Stube ausfegen und staubfrei halten. Das darf der Bischof, der darf sich da, ich weiß nicht, wir haben kein Foto von den Nonnen, ich weiß nicht, nach welchem Gesichtspunkt er sie ausgesucht hat, vielleicht sind sie auch sehr jung und hübsch, hier im Spiegel ist jedenfalls kein Foto, aber das darf der Bischof. Nun könnten Theresa Marie und Sophia wieder das machen, was ihrer Bestimmung vielleicht eher entspricht. Den Armen helfen mit einer Suppenküche, nicht in Indien, sondern droben in der Limburger Bischofsresidenz. Ganz im Sinne von Papst Franziskus. Dieser Vorschlag kursiert seit neuestem in Priesterkreisen und im Ordinariat. Denn Bedarf an Armenspeisung gibt es durchaus an der Lahn. Es trifft sich, dass die Inderinnen in deutscher Kost bereits versiert sind. Okay, kaum ist Thebartz van Elst im unbefristeten Zwangsurlaub, startet in seinem Bistum schon die Debatte über die Zukunft seiner Residenz. Ein Ideenwettbewerb hat begonnen über alternative Verwendungsmöglichkeiten. Vieles ist denkbar, vielleicht, sagen wir mal, Altersheim für Radiosprecher, Werner. Was wäre das denn? Nee, aber vielleicht hatte er auch ganz edle und noble Beweggründe da, wenn er diese Nonnen hierher holt. Vielleicht will er ja nur armen indischen Immigrantinnen helfen und hat ihnen Job versorgt da jetzt, ne? Als Köchin und Büglerin und so, ist doch nett. Naja, wenn ich es mir also recht überlege, diese und andere Geschichten, vielleicht brauchen wir doch nicht Halloween, um uns von der Religion und von der Kirche zu distanzieren. Wahrscheinlich reicht's aus, wenn du da einen Intelligenzquotienten von über 70 hast zum Beispiel, ne? Du beziehst dich jetzt auf den Bischof, oder was meinst du jetzt mit dem Intelligenzquotienten? Hast du da noch eine Meldung? Nee, wir brauchen nicht Halloween, um uns da von dieser Sache zu distanzieren. Es reicht, wenn du ein bisschen in der Lage bist, nachzudenken. Ja, dann willst du schon mit denen nichts mehr zu tun. All right. Na gut, letzte Meldung im heutigen Niemandsland, hier im Katastrophenblock. Manolo Escobar ist tot, 82. Der Hit Que Viva España, der stammt von 1973, machte den Musiker zum erfolgreichsten spanischen Schlagersänger. Vor allem Touristen, Deutsche an der Costa Brava liebten den Song des Udo Jürgens von Spanien. Das sagte zumindest die Süddeutsche Zeitung, Udo Jürgens von Spanien, und erhoben ihn zu einer Hymne auf ihr Urlaubsland. Que Viva España. Zu den bekanntesten Songs des mit einer Deutschen übrigens verheirateten Sängers zählen El Porom Pompero Porom Pom Pom von 1960 und Mi Carro von 1969. Escobar war auch ein beliebter Interpret der chansonähnlichen Coplas und natürlich Schauspieler. Manolo Escobar starb am 24. Oktober in Benidorm. Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán. Ja, wir hatten eingangs einen kleinen Nachruf gehalten auf Lou Reed und jetzt eben auf Manolo Escobar. Ja, als wir Kinder waren, hatten wir dieses Lied natürlich sehr gerne und sehr oft gehört. Und das waren unsere ersten Worte Spanisch, die wir gelernt haben. Que viva España. Das Verb vivir, wir wussten noch nichts vom Subjuntivo 1 und solche Geschichten. Aber wir fanden das Lied als Kinder natürlich toll. Nachher entdeckten wir dann andere Kultur, historische und politische Dinge, die mit diesem Lied zusammenhingen und hängen, und dann sah das Ganze wieder ganz anders aus. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Aufgewacht bin und in den Nachrichten gehört habe, dass der Präsident von Bolivien, Evo Morales, gezwungen worden ist, mit seinem Flugzeug in Wien auf der Reise von Moskau in seinen Heimatort nach La Paz zwischenzulanden, dort auszusteigen und sein Flugzeug untersuchen zu lassen. Und als ich dann hörte, was der Grund dafür war, nicht etwa ein Maschinenschaden oder dass er nicht genug Benzin dabei hatte, sondern dass in Westeuropa, Italien, vor allen Dingen Frankreich, Spanien, Portugal, der Luftraum für diese Maschine gesperrt war, weil man vermutete, dass Evo Morales Edward Snowden in seinem Flugzeug mit nach La Paz nehmen wollte, da konnte ich das erst nicht glauben. Das war ein Auszug aus einer Demo, eine Demorede, Free Edward Snowden, eine Demo in Berlin vom vergangenen Sommer. Da war Christian Ströbele vor dem Brandenburger Tor. Eine ziemlich große Menschenmenge war da versammelt mit Snowden-Plakaten und die fordern Asyl für Edward Snowden in Deutschland. Die Demo war, dann gab es weitere Demos, zum Beispiel am 4.7. in Berlin. Da gingen Leute auch am Brandenburger Tor lang, durch den Tiergarten. Es tut sich was, meine Damen und Herren. Letzte Minuten im Niemandsland. Thema Kino, Filme, was gibt's, was gab's? Ich habe mehrere Filme gesehen, die ich ganz kurz, zumindest hier dem Publikum in Barcelona, sehr empfehlen möchte. Gestern Abend habe ich den Film von David Trueba gesehen, den neuen. Ein sehr schöner Streifen. Da geht es um einen Mann, der in den 60er Jahren mit dem Auto nach Almeria fährt, um die Dreharbeiten des John Lennon Films How I Won the War zu besuchen und mit John Lennon zu sprechen. Der Mann, dargestellt von dem sehr versierten Schauspieler Javier Cámara, ist Englischlehrer an einer Grundschule in der Nähe von Almeria und der bringt seinen Kindern Englisch mit Hilfe von den Texten von Beatles-Songs bei und er möchte mit John Lennon sprechen. Das Ganze wird ein Road-Movie, der fährt dann mit seinem kleinen Seat los und nimmt unterwegs zwei Tramper mit, ein junges Mädchen, die ist schwanger, von zu Hause ausgebüxt. Und ein junger Mann, der hat lange Haare, ein 17-Jähriger, ebenfalls von zu Hause ausgebüxt. Die wollen einfach nur weg und ein freieres, besseres Leben finden. Der Film ist klasse, ich kann ihn allen Leuten empfehlen. Der Titel des Films klingt ungewöhnlich. Der heißt auf Spanisch Es fácil vivir con los ojos cerrados. Es ist leicht zu leben mit geschlossenen Augen. Es ist auch ein Film über den Faschismus in Spanien, über die Franco-Zeit, über die erstickende Atmosphäre jener Jahre, nämlich der 60er Jahre, als eine Jugend Freiheit und ein freies Leben reklamiert und die Elterngeneration verängstigt und selber repressiv erzogen, ihnen dieses Leben versucht zu verwehren. Ein sehr schöner, zärtlicher Film. Einen anderen Film, den ich auch sehr empfehle, der ist mit Eduard Fernandez, der heißt Todas mis mujeres, alle meine Frauen. Ein Kabinettstück, schauspielerische Leistung, würde ich sagen 5 Sterne von 5 möglichen. Es geht um einen Mann, Nacho, der ein richtiges Arschloch ist. Dieser Nacho steckt in Schwierigkeiten, der hat seinem Schwiegervater, bei dem er gleichzeitig arbeitet, 5 Zuchtstiere geklaut und versucht ihn nach Portugal klauen lassen und versucht ihn nach Portugal zu verkaufen. Das Ganze geht schief, alles kommt raus und nun traut er sich nicht mit seinem Schwiegervater zu reden und jetzt macht er alles Mögliche, um seine Frauen, die er kennt, einzuschalten. Seine Ex, seine Mutter, seine aktuelle Ehefrau, eine Psychologin, um eben sein Problem lösen zu lassen. Ein toller Film, man sieht einen, ja, wie soll man das nennen, einen, er ist noch nicht mal ein Macho, er ist einfach nur eine elende Gestalt, aber toll dargestellt von Eduard Fernandez. Hast du etwas gesehen die letzten Tage? Nee, aber... Du hast was anzukündigen, ja, ne? Ja, also heute Abend gleich, Samstag, 2. November, um 22 Uhr, gutes und billiges Kino wieder in der Filmoteca. Und billig, weil 4 Euro Eintritt nur und mit Bibliotheksausweis des Goethe-Instituts nur 3 Euro. Heute Abend 22 Uhr in der Filmoteca und zwar wird da gespielt Das Wochenende. Der lief schon mal Anfang Oktober und jetzt heute zum letzten Mal Das Wochenende von, das geht zurück auf den Roman von Bernhard Schlink. Und da geht es darum, um die vorzeitige Freilassung von einem früheren Mitglied der RAF, der sogenannten Bader-Meinhof-Bande. Der saß also 18 Jahre im Knast und wird jetzt überraschend freigelassen. In der Zwischenzeit, so heißt es hier, ging das Leben seiner ehemaligen Weggefährten weiter und jeder versuchte auf seine Weise mit den Konsequenzen der Vergangenheit zurechtzukommen. Und seine Schwester, die organisiert jetzt ein Willkommenswochenende in ihrem Haus auf dem Land und lädt dann Leute ein aus der Familie und eben seine engeren Freunde von damals, seine frühere große Liebe. Und die treffen dann alle aufeinander mit ihrer total unterschiedlichen Vergangenheit. Und dann die Ankunft unerwarteter Gäste spannt die Situation weiter an. Ungelöste Konflikte und widersprüchliche Gefühle brechen sich Bahn und inmitten all dessen taucht die beunruhigende Frage auf, wer verriet Jens vor 18 Jahren an die Polizei? Hauptdarsteller Sebastian Koch, der bekannt aus Das Leben der Anderen, heute Abend 22 Uhr in der Filmoteca, Das Wochenende. Heute Abend 22 Uhr. Ich werde versuchen hinzugehen. Ich glaube, das ist ein Thema, das die Leute interessieren sollte. Ich habe hier übrigens auch den Trailer. Hören wir da mal kurz rein. Jetzt. Hallo Schwester. Herzlich willkommen. Ich habe ein paar Leute eingeladen, um dich zu begrüßen. Wen? Lansky, der Mann von Inga. Hallo. Hanna. Ich habe ein Geschenk für dich. Fragt, was damit ist. So unsere kleine Kies tragen das im Bergheim und sind der in Kuck. Was geschafft, Mann? Du bist Pop. Das ist ganz banal. Ihr wart Killer. Das ist Doro. Die Tochter. Erst Gregor hat mir von dir erzählt. Er hat gesagt, dass du bei der RAF warst. Dir daran wirklich geglaubt? An Revolution und so? Ja. Aber ihr habt Menschen umgebracht. Ich hatte ein Bild von dir bei mir in der Zelle hängen. Warum wolltest du mich nicht sehen? Er ist extra aus Berlin gekommen. Ich werde jetzt wieder aussteigen. Jetzt hat er Angst, der Herr Kessler. Gregor. Kannst du dich erinnern, wie ich mal mit Inga im Knast war? Immer 10 Minuten bist du aufgestanden, bist gegangen und hast gesagt, ich kann das nicht. Das ist alles, was ich von dir gehört habe. Ich wüsste gerne, ob du was vermisst. Inga und er waren zusammen im Wald. Haben sie sich geküsst? Ab zum Rapport, Mutter. Das ist einfach passiert. Was heißt, du weißt das nicht? Ich weiß es nicht! Reden wir über Verrat. Also, wer war's? Wer hat damals die Bullen gerufen? Endlich auf mit dieser paranoiden Scheiße. Ich will, dass du dich entschuldigst. Katja Riemann und Sebastian Koch. Vielversprechender Film. Dann habe ich noch einen Film gesehen, den kann ich aber leider nicht empfehlen. Ich sag's mal zur Abschreckung. Der heißt Gloria. Der bekommt übrigens im deutschen Filmmagazin 4 Sterne. Das wundert mich, aber gut. Es kann sein, dass der Film woanders sehr gut ankommt. Gloria ist eine Frau älteren Semesters, die noch Ansprüche ans Leben stellt, die ist so Ende 50 etwa, sehr attraktiv auch. Die hat, wie das heute so modern heißt, ein One-Night-Stand mit einem Mann und sucht aber trotzdem immer noch die große Liebe. Die geht also regelmäßig zu irgendwelchen Tanzveranstaltungen, wo sie Herren kennenlernt. Sie sucht also immer noch die große neue Liebe. Dann will sie wieder im Mittelpunkt des Lebens stehen. Es ist eine spanisch-chilenische Produktion von letztem Jahr. Der Regisseur ist Herr Sebastian Lelio und die Hauptdarstellerin ist Frau Paulina Garcia. Die spielt also die Gloria. Der Film hat eine gute Absicht. Er will eine Frau zeigen, eine völlig normale Frau. Man sieht zum Beispiel, dass im Chile der Studentenproteste auf der Straße die jungen Leute demonstrieren, man hört und sieht einiges, aber diese Frau sucht einfach nur ihr privates Glück. Und das Interessante an dem Film ist auch, alles, was überhaupt politisch sein könnte, wird ausgeblendet, aber auf bewusste Art. Die Dinge werden gezeigt und dann ausgeblendet. Und das ist auch eine Taktik, die den Film vielleicht doch noch ein bisschen interessant macht, weil es ein Film ist, der sagt, wir gehen aus der Politik raus, aber wir sagen, dass eben das persönliche Glück nur möglich ist, wenn man aus der Politik sich raushält. Die Frau geht zum Beispiel über die Straße, die Polizei marschiert gegen die Demonstranten und das wird einfach nur als Kulisse, als Hintergrund gezeigt ihres Lebens. Oder es gibt ein Abendessen, da lernt sie einen Mann kennen, sie hat einen Mann kennengelernt, den stellt sie ihrer Familie vor und die Familie erfährt nur, dieser Mann war beim Militär. Der Mann ist jetzt auch Rentner, 65, 66 und auf einmal erstarren die Gesichter. Man weiß, wer damals beim Militär war, der muss in die Verbrechen der Militärdiktatur verstrickt gewesen sein. Das ist ein kurzer Moment. Irgendwann verschwindet dieser Mann wieder aus ihrem Leben. Gloria. Und das war's schon fast. Das Wochenende liegt vor uns, das lange Wochenende. Gestern war ja hier Feiertag, ne? Allerheiligen, Todos los Santos. Das ist klasse. Dadurch haben wir eine sogenannte Puente, ein langes Wochenende. Ja, Werner, ich sag tschüss, adeo. Noch eine Botschaft an die Hörer fürs Wochenende? Nicht unbedingt, aber schon mal ankündigen, wir sehen uns dann oder hören uns wieder am nächsten Samstag, den 9. November. Das wird ist inzwischen der Internationalen Tag gegen Rassismus, also 9. November sowieso, immer wichtiges Datum in der deutschen Geschichte. Und in diesem Zusammenhang gibt es nächste Woche am Dienstag schon und auch am Mittwoch ein Seminar zum diesem Thema, zum Antisemitismus. Und das findet statt da oben am Plaza de Lesseps in der Bibliothek Jaume Fusté. Und allerdings ist es da offenbar nicht so einfach, da einfach hinzugehen, sondern man muss sich vorher einschreiben und identifizieren und so. Das wird am Dienstag und am Mittwoch sein. Bis dann. Jo, tschüss Werner, alles Gute. Unsere politischen Gegner schlagen als Wunderwaffe im Antiterrorkampf die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Verdoppelung der Mehrwertsteuer und die völlige Privatisierung des Verkehrs- und Gesundheitswesens vor. All dies nutzt aber nichts ohne die Halbierung der Hartz IV und der Spitzensteuersätze, die Straffreiheit für Korruption zwischen Politik und Wirtschaft sowie die Abschaffung des Umweltschutzes, der Menschenwürde und des Rechtsweges. Nur so können wir im Kampf gegen den Weltterrorismus erfolgreich sein. Aus einer Bundestagsrede eines Bundestagsabgeordneten vom 3. Mai 2011. Damit sage ich tschüss, adeo, adios, bis nächste Woche. Die Sendung wird am Donnerstag und am Freitag wiederholt und ab Dienstag etwa im Podcast unter www.contrabanda.org und unter www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, agur. Hello to everybody out there. You're listening to Niemands Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Benvinguts, benvinguts a Barcelona. A Barcelona. A Barcelona. La botiga més gran, botiga, més gran, botiga, més gran, botiga, més gran del món, del món, del món, del món. Oh, del món. Benvinguts a Barcelona, la botiga més gran del món.